Speak XMLNS gleich, http skeptischer Smiley, www.v3.org2001-10, Synthesis, Version gleich, 1.0. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Audio SRC gleich, Soundbank skeptischer Smiley, Soundlibrary, Transportation, Amts-SFX-K-Engine-Start-01. Desk, nächtliche Straße, Motoren in der Ferne, gedämpfte Schritte, winterliche Kälte, Desk. Breaktime gleich, 500 ms. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 st, ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt. Kälter als die Nacht draußen, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Audio SRC gleich, Soundbank skeptischer Smiley, Soundlibrary, Transportation, Amts-SFX-K-Park-01. Desk, Innenraum eines Wagens, gedämpftes Licht, Atem in der Kälte, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 ST, im Wagen hielt ich Josh's Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikonradneural. P. Desk, dokumentarischer Ton, Raumhall eines Studios, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 ST, Historiker, Kinder zu entführen, das war nicht nur ein Verbrechen, es war ein Statement. Die Botschaft lautete, nichts ist sicher, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 800 ms. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Desk, Archivraum, Papier raschelt, leise Uhr, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 ST, in den Akten bin ich nur Subjekt A. Aber mein Herzschlag war kein Code, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 ST, jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikonradneural. P. Desk, Renastmentbüro, Neonlicht, Fernschreiber tickt, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 ST, US-Ermittler, immer wieder tauchte der RAF auf, doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Zu politisch heiß, hieß es, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 600 ms. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Desk, Kinderstimme, hallender Raum, Desk. Prosodierate gleich, slow, pitch gleich, plus 1 ST, Josh, Kind, ich will nach Hause, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikonradneural. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 3 ST, Entführerfigur, dein Zuhause ist jetzt hier, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Desk, leiser Nachhall, nachdenklich, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 ST, Yusi, Erwachsene, damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikonradneural. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 ST, Lab-Ermittler, es sind Kinder, keine Schachfiguren, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 700 ms. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Audio SRC gleich, Soundbank skeptischer Smiley, Soundlibrary, Foley, Amts-SFX-Metal-Klang-02. Desk, unterirdischer Raum, feuchter Geruch, Tropfen, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 ST, der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, ddikilianeural. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 ST, ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag. Aber irgendwann ging mir die Wand aus, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk flüstern von Papier, Taschenlampe klickt, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Verfassungsschutzmitarbeiter, wir fanden Ritzungen, J plus J, eine Sonne, ein Vogel. Zeichen der Hoffnung, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 800 ms. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Desk Seitenblättern, leise Feder kratzt, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, Josh, Tagebuch, 1989, man versprach uns, dass es bald vorbei sei. Aber bald, dauerte Jahre, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, ich fragte oft, warum wir, niemand antwortete, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk Studio Interview, gedämpfte Spannung, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Exzia-Analyst, wir wussten von Schneeglöckchen. Aber wir wussten nicht, wie viele Kinder darin gefangen waren, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 900 ms. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Desk, filmischer Raum, kaltes Licht, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, Josefigur, ihr kämpft um Ideale, aber wir zahlen mit Albträumen, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Ermittlerfigur, sagen Sie mir, wo die Kinder sind, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, RAF-Sympathisantin, die Kinder sind längst Legenden. Ihr sucht Geister, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, Josh-Figur, wenn ihr uns nicht befreit, werden wir selbst zu euren Schatten, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 700 ms. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Desk Jugendzimmer, gedämpfte Nacht, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Jugendlicher, als Josh, ich erinnere mich an Kälte, mehr nicht, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, Jugendliche, als Josi und ich erinnere mich an deine Hand, die einzige Wärme, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 2 SD, Mädchen, wir sind nicht sie. Wir sind, was von ihnen übrig blieb, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, Junge, und das ist genug, um zu brennen, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 800 ms. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Desk Radiostudio, Hall leicht, ferne Stadtgeräusche, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, Moskau war für uns nur ein Wort. Aber sie flüsterten es wie eine Drohung, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, die Stimmen der Entführer, ich höre sie noch, wenn Türen zuschlagen, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Desk Nachhall eines großen Raums, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, manchmal denke ich, der Kalte Krieg war in Wahrheit in uns beiden, wir waren die Front, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, wir wurden zur Propaganda gemacht. Aber niemand fragte, ob wir auch Menschen sind, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Polizeifahrzeug, Spiegelreflex, Motor summt, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Zeitzeuge, ich sah zwei Gesichter im Rückspiegel eines schwarzen Wagens. Für Sekunden. Es waren Kinderaugen, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, ja, ich habe zurückgeschaut. Vielleicht hoffte ich, jemand sieht uns, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Katja Neural. P. Desk, leise Bandgeräusche, Tape rauscht, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, in den Gerichtsakten steht kein Laut. Aber in mir schreit es noch, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, manchmal glaube ich, dass unsere Stimmen im Bandrauschen verloren gingen. Dass niemand uns wirklich hörte, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 1 S. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Flughafennacht, ferne Turbinen, Funk knistern, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Bodenkrew-Mitarbeiter, ich war überzeugt, das sind einfach Luftfrachtbehälter. Bis ich die kleinen Hände an der Plexiglasscheibe sah, Prosodie. P. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, FBI-Agentin Maria Torres, die Fingerabdrücke an der Kiste passten nicht zur Luftfrachtindustrie. Das war der erste Hinweis, dass hier Kinder drin waren, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Funkraum, Dispatcher-Stimme mit statischem Rauschen, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Lab Dispatch, Dispatch to Unit 21, verdächtige Ladung X-Ray Clear, Proceed to Airfield, Prosodie. P. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Lab Beamter. Wir haben keine Anweisung, aber irgendwo stimmt hier etwas nicht. Die Kisten haben Babytracker installiert, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 900 ms. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Interviewsaal, internationale Spannung, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, BK-Kommissar Dr. Müller. Wir fühlten uns wie Spielball zwischen zwei Rivalen, man sah uns nicht als Menschen, sondern als Projekt, Prosodie. P. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Labdetektive Mark Gadel. Die Zwillinge waren für uns keine Zahlen, sondern lebendige Menschen. Das haben wir nie vergessen, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 800 ms. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Neonflimmern, Verhörraum, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Detective Benson. Warum fliegt man jemanden um die halbe Welt, wenn man ihn doch zu Hause loswerden kann, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Kilia Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 2 SD, Althöfer, Darsteller, weil wahre Macht im Schatten funktioniert, nicht im grellen Licht der Heimat, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 900 ms. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Desk, Militärfunk, gedämpfte Alarmtöne, Turbinensummen, Desk. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, USAF-Pilot Harris, ich habe den Code Snowbell am Funk gehört, erst später wusste ich, was es bedeutete, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDE Konrad Neural. P. Prosodie-Rate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Dr. Keller, Wenn man den Umriss des Flugzeugs kennt, erkennt man sofort, wo es herkommt. Kein ziviler Jet sieht so aus. Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich 900 ms. Voice-Name gleich DDI Katja Neural. P. Desk Studiolicht, ernster Ton, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, Historikerin Dr. Schmitz, wenn das Ziel politischer Druck ist, wird vor internationaler Bühne nicht zurückgeschreckt, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDI Konrad Neural. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, Geheimdienst-Insider, viele glauben, die RAF hat alles allein gemacht, echte Drahtzieher saßen woanders, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich 1S. Voice-Name gleich DDI Kilia Neural. P. Desk Bunkerraum, gedämpftes Flüstern, monotone Geräusche in der Ferne, Desk. Prosodierate gleich Slow, Pitch gleich 2SD, es war dunkel, ich konnte nichts greifen, nichts fühlen, nur warten, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich DDI Katja Neural. P. Prosodierate gleich, slow, pitch gleich, plus 1 SD, ich fragte mich ständig, wer bin ich hier? Wer hat mich noch, Prosodie? P. Voice. Voice-Name gleich, DDI Konrad Neural. P. Desk, kaltes, kontrolliertes Timbre, Desk. Prosodierate gleich, medium, pitch gleich, 3 SD, Althörfer. Wenn ihr nicht tut, was ich sage, wird das Licht nie wieder aufgehen, Prosodie. P. P. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 3 SD, Althöfer, ihr gehört jetzt mir. Eure Gedanken sind mein Werkzeug, Prosodie. P. Voice. Breaktime gleich, 1S. Voice-Name gleich, DDI Kilia Neural. P. Desk leiser Nachhall, Hoffnungsschimmer, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, 1 SD, ich habe die beiden Kinder weinen gehört, bevor wir abhoben. Das werde ich nie vergessen, Prosodie. P. Voice. Voice-Name gleich, DDI Katja Neural. P. Desk sanfter Ausklang, ferne Stadt, leises Windgeräusch, Desk. Prosodierate gleich, Medium, Pitch gleich, plus 1 SD, in mir schreit es noch. Aber wir sind mehr als Schatten, Prosodie. P. Voice. P. Audio SRC gleich Soundbank skeptischer Smiley Sound Library Ambience Amzen-SFX-City-Traffic-Loop-01. Desk Fadeout, statt bei Nacht, ein letzter Atemzug, Stille, Desk. P. Speak,